Kundgabe 1455. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.6.1940. Demut. Gnade. In der Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit wurzelt die Demut. Und diese gebärt wiederum das Gebet. Denn es ist die Demut das Gefühl der Unwürdigkeit und der Schwäche. Und diese muss durch Gnade und Hilfe behoben werden. Solange der Mensch sich klein fühlt, wird er bitten können und für die empfangene Gnade innig danken. Doch der sich überhebet, wird wahrlich nicht die Hände zum Vater erheben, denn er fühlt sich selbst stark genug, um Widerstände zu überwinden. Er beugt sich nicht mehr einer Gewalt, die über ihm steht, sondern er ist sich seines Wertes bewusst und steht erhaben über dem, der bittet um Hilfe. Er fordert, so ihm etwas mangelt, und nimmt alles ihm Gebotene als selbstverständlich hin. Und es kann sich ein solcher Mensch auch nicht der Gnade Gottes erfreuen. Es wird ihm wohl von Gott die Kraft zugehen, die er für sein Erdenleben benötigt. Doch seine Seele steht in größter Gefahr, denn ihr steht zu wenig Kraft zu Gebote, da der Wille fehlt, diese Kraft von Gott zu erbitten und demütig in Empfang zu nehmen. Es ist also das Erdenleben dann nutzlos gelebt, denn es bringt der Seele dann nicht die Befreiung aus ihrer Fessel, obwohl der Mensch die Kraft aus Gott beansprucht hat, lediglich für seinen Körper. Es ist ein Zustand, der nicht dem Willen Gottes entspricht, so der Mensch sich überheblich einstellt ihm gegenüber, denn es ist das Wesen deswegen den langen Weg gegangen auf Erden in gebannter Form, um seine Ohnmacht zu erkennen und es den Abstand von Gott erkennen zu lassen, der durch echte Kindesliebe nur verringert werden soll. Ein überheblicher Geist aber vergrößert die Entfernung von Gott in unvorstellbarer Weise. Es war die Überheblichkeit der Anlass zum Abfall von Gott. Und es kann nun nur tiefste Demut das Wesen der ewigen Gottheit wieder näher bringen. Denn Gott liebt seine Geschöpfe und stellt ihnen ungemessen seine Gnade zur Verfügung. Es ist diese Gnade Kraft aus Gott, die dem Geistigen im Menschen zuströmt. Wenn nun gewisse Anforderungen an den Menschen gestellt werden, so geschieht dies lediglich darum, dass sich der Mensch frei entscheide für den Zusammenschluss mit Gott oder für die fortdauernde Trennung von ihm. Er muss aus innerstem Antrieb das eine oder das andere anstreben. Er muss, so das Gefühl der Überheblichkeit in ihm vorherrscht, durch das Erdenleben erkennen lernen, seine Unwürdigkeit, auf dass er sich bittend zu seinem Schöpfer wende und nun die Kraft in Empfang nimmt, die ihn so gestaltet, dass die Entfernung von Gott immer geringer wird. Und es hat dies dann die innere Demut zustande gebracht. Denn ein demütiger Mensch gibt seinen eigenen Willen dahin und unterstellt sich gänzlich dem göttlichen Willen. Dem Demütigen gibt der Herr seine Gnade. Durch die Demut stellt er das rechte Verhältnis her zu Gott. Die Demut lässt ihn bitten um Kraft, die nur dem Menschen zugehen kann, so sie bewusst angefordert wird. Die innerliche Demut ist das Eingeständnis der einstigen Schuld, die den Abfall von Gott herbeigeführt hat. Die Demut ist sicherste Gewähr dafür, dass sich der Vater seinem Kind liebreich zuneigt und es emporzieht an sein Vaterherz, dass sich der Geist aus Gott wieder vereinigt mit dem Vatergeist. Amen.